Kapitel 4 auf See. Man führte uns durch das Abreisetor und nach einigen Stunden verwirrender Manöver fanden wir uns, wir fünf verängstigten Pilger aus Polotsk, auf dem Deck eines großen Dampfers wieder, der die befremdliche riesige Wasserfläche des Ozeans durchqueren würde. Es gibt eine Nordroute und eine Südroute. Die Nordroute ist die kürzere. Sie führt von Bremerhaven zunächst durch den Ärmelkanal nach Southampton und dann direkt nach New York. Zu bemerken ist, dass wir nicht auf das Schiff Wieland gekommen sind, sondern auf das große Schiff John Lange. Es war fast das schönste Schiff, das auf der See fuhr. Es war ein Dreimaster, 225 Fuß lang und 42 Fuß breit. Und die Mastbäume auf dem Deck 165 Fuß hoch. Da könnt ihr euch leicht denken, was es für ein Schiff war. Es waren 550 Personen drauf und 35 Matrosen und 3 Steuermänner. Die Südroute bevorzugen viele Kapitäne im Herbst und im Winter, um den Stürmen im Norden auszuweichen. Sie fahren die französische Küste hinunter, ein Stück die afrikanische Küste entlang, setzen dann Kurs auf die Azoren und segeln von dort auf direktem Weg nach New York, New Orleans oder einen der anderen Häfen, mit dem sie Handel treiben. Die Abfahrt ist für die meisten der endgültige Abschied von Europa. Vor allen Dingen in der Zeit der Segelschiffe kann niemand zurückkehren. Es will auch niemand zurückkehren, denn niemand will zum zweiten Mal diese Überfahrt auf sich nehmen. Die meisten Auswanderer kommen vom Lande. Wenn sie das Schiff, das sie in die neue Welt bringen soll, zum ersten Mal betreten, wird vielen Angst und Bange. Sie werden durch eine schmale Luke unter Deck geleitet, in absolute Dunkelheit. Vielleicht gibt es ein paar Petroleumlampen, die ein wenig Licht spenden. Für die meisten ist es ein Schock. Sie sehen einen großen, dennoch engen Raum voll einfacher Holzverschläge, dicht an dicht, doppelt wie Etagenbetten. Dort hinein legen sie ihre Strohsäcke, ihre Decken und ihr Geschirr. Sie haben ihr neues Quartier, das sie für mehrere Wochen beherbergen wird, bezogen. Wer Lust hat, Elend und Unglück zu versuchen, der gehe auf ein Schiff. Die Welt des gemeinen Auswanderers ist rau in jenen Tagen. Weit, weit entfernt vom Komfort heutiger Seereisen. Die Auswanderer werden als Frachtgut gesehen. Möglichst viele müssen in das Zwischendeck passen, damit das Schiff so profitabel wie möglich fährt. Denke dir einmal einen Raum von ungefähr 11 Schritt Länge, 9 Schritt Breite, 8 Fuß hoch. An beiden Seiten mit den Schlafstellen oder Kojen versehen. Denke dir nun diesen Raum zwischen den Reihen Kojen in der Breite von 2 Schritten, in dessen Mitte aber noch die Kisten und Koffer der Auswanderer aufgestapelt sind. Und du wirst einsehen, dass gerade noch so viel Platz ist, dass mit einiger Vorsicht rund um die Kisten ein Mann hoch gehen kann. Denke dir nun in diesem Raum bei schlechter Witterung 100 Auswanderer eingeschlossen. Denke dir ihre Ausdünstung, das Lachen, Toben, Übergeben, Lamentieren, Kinderschreien. Nachdem wir 8 Tage in See gewesen waren, fand sich schon Ungeziefer aller Art bei einer Familie, die nun auch fast alle anderen Passagiere damit versorgt hatte. Der Schriftsteller Johann Gottfried Säume weiß von einem Truppentransport hessischer Soldaten im Jahre 1776 zu berichten, bei dem er selbst zum Frachtgut gehört. In den englischen Transportschiffen wurden wir gedrückt, geschichtet und gepökelt wie Heringe. Im Verdeck konnte ein ausgewachsener Mann nicht gerade stehen und im Bettverschlag nicht gerade sitzen. Die Bettkasten waren für 6 und 6 Mann. Man denke die Menage, wenn 4 darin lagen, waren sie voll und die beiden letzten mussten hineingezwängt werden. Es war für einen Einzelnen ganz und gar unmöglich, sich umzuwenden und ebenso unmöglich, auf dem Rücken zu liegen. Die geradeste Richtung mit der schärfsten Kante war nötig. Wenn wir so auf einer Seite gehörig geschwitzt und gebraten hatten, rief der rechte Flügelmann, umgewendet, und es wurde umgeschichtet. Hatten wir nun auf der anderen Seite Quantum Satis ausgehalten, rief der linke Flügelmann und wir zwängten uns wieder in die vorherige Quetsche. Die Kost war übrigens nicht sehr fein, so wie sie nicht sehr reichlich war. Heute Speck und Erbsen, und morgen Erbsen und Speck. Übermorgen Peas and Pork und sodann Pork and Peas. Das war fast die ganze Runde. Zuweilen Grütze und Graupen und zum Schmause Pudding, den wir aus muffigem Mehl halb mit Seewasser, halb mit süßem Wasser und altem Schöpsenfett machen mussten. Der Speck mochte wohl 4 oder 5 Jahre alt sein, war von beiden Seiten am Rande schwarzstreifig, weiter hinten gelb und hatte nur in der Mitte noch einen kleinen weißen Gang. Ebenso war es mit dem gesalzenen Rindfleische, das wir in beliebter Kürze oft roh als Schinken aßen. In dem Schiffsbote waren so viele Würmer, die wir als Schmalz mitessen mussten, wenn wir nicht schon die kleine Portion noch mehr reduzieren wollten. Dabei war es so hart, dass wir nicht selten Kanonenkugeln brauchten, es nur aufs Gröbste zu zerbrechen. und doch erlaubte uns der Hunger selten, es einzuweichen. Auch fehlte es oft an Wasser. Man sagte uns, und es ist nicht ganz unwahrscheinlich, der Zwieback sei französisch. Die Engländer haben ihn im Siebenjährigen Krieg den Franzosen abgenommen und seit der Zeit habe er in Portsmouth im Magazin gelegen. Und nun füttere man die Deutschen damit, um wieder die Franzosen unter Rochambeau und Lafayette, so Gott wolle, totzuschlagen. Das schwer geschwefelte Wasser lag in tiefer Verderbnis. Wenn ein Fass aufgeschlagen wurde, roch es auf dem Verdeck nach Styx, Phlegeton und Kokitos zusammen. Große, fingerlange Fasern machten es fast konsistent. Ohne es durch ein Tuch zu sein, war es nicht trinkbar. Und dann musste man immer noch die Nase zuhalten. Und dann schlug man sich doch noch, um nur die Jauche zu bekommen. An Filtrieren war für die Menge nicht zu denken. Das berüchtigte brackige Wasser entsteht in Fässern, die kurz zuvor auf der Fahrt von Amerika nach Europa für den Transport von Gütern wie Tabak oder Petroleum verwendet wurden. Nach dem Entladen werden sie provisorisch ausgespült, dann mit Flusswasser gefüllt, vorgesehen als Trinkwasser für die nächsten 6 Wochen auf See. Nach spätestens 2 Wochen kippt es um. Geschmack und Geruch sind unerträglich. Diese Methode der Frischwasserversorgung verursacht auf den Auswandererschiffen viele üble Erkrankungen und nicht selten Todesfälle. Etwa 100 Jahre nach dem Bericht von Johann Gottfried Säume sind die Bedingungen für die Auswanderer noch immer nicht nennenswert verbessert. Man reist in den 1870er Jahren mittlerweile mit Dampfschiffen, die Reisedauer ist kürzer, doch die Verpflegung lässt zu großen Teilen weiterhin zu wünschen übrig. Und auch Erkrankungen an Bord stellen nach wie vor eine große Gefahr für die Menschen dar. Am Morgen wurden bereits alle seekrank, denn auf offener See schwankt das Schiff furchtbar. Es läuft so schnell wie ein Schnellzug und die Wellen gehen bis zum Steuermann hinauf. Ich und 2 andere wurden nicht seekrank. Es war alles auf dem Verdeck. Der eine erbrach sich dahin, der andere dort hinaus. Denn im Zwischendeck, ganz unten, kann man's nicht aushalten. An diesem Abend, am Samstag, den 18. September, fiel ich auf dem Verdeck um. Man brachte mich auf meine Pritsche, wo ich den Matrosen, welche mich halten mussten, ihre Kittel und alles zerriss, schlug, biss und kratzte. Man gab mir Chloroform, um einzuschlafen. Der Schiffsdoktor gab alle Hoffnung auf, am Montag drauf wartete man auf mein Ende. Oh, wie schrecklich, wenn man niemanden hat. Mein Herz pochte sehr. Man legte mir etwas darauf, es war wie Feuer. Der Herr Doktor sagte, wenn er das nicht getan hätte, wäre mein Herz zerplatzt. Ich bekam in dieser Zeit Kost von der ersten Kajüte, wo Fürsten und Grafen reisen. Also die Seekrankheit hatte ich nicht, denn da muss man sich nur übergeben. Auf den Segelschiffen breiten sich, viel schlimmer noch als auf den Dampfschiffen, Krankheiten rasend schnell aus. Man isst in den Kojen, man schläft in den Kojen, man verbringt seine Freizeit in den Kojen, man sitzt permanent mit sehr vielen Menschen auf engstem Raum zusammen. Nur bei gutem Wetter darf man einmal am Tag an Deck. Bringt auch nur ein einziger eine ansteckende Krankheit mit, ist wenig später mehr oder weniger das ganze Schiff infiziert. Doch selbst im unwahrscheinlichen Fall, dass alle Passagiere gesund an Bord gekommen sind, erkranken sie schon bald an Ruhr, einer schlimmen Durchfallerkrankung. Verursacht werden diese immer wieder auftretenden Epidemien durch das schlechte Wasser und das schlechte Essen. Es gibt keine Toiletten, alle benutzen Eimer. Bei schlechtem Wetter, wenn die Luken dicht sind, man nicht mehr an Deck darf, über Tage im Zwischendeck eingepfercht ist, wo vielen durch das Schwanken des Schiffes gleichzeitig noch schlecht wird und die Seekrankheit dazu führt, dass sie sich übergeben müssen, wird der Gestank unerträglich. 2-3% der Passagiere eines deutschen Schiffes können auf der Überfahrt sterben. Diese Zahl gilt für die deutschen Schiffe. Auf den englischen und französischen Seglern liegt sie viel höher. Die Toten werden über Bord geworfen, kann man nicht sagen. Die Leiche wird auf der sogenannten Leichenklappe aufgebahrt. Sind Familienmitglieder anwesend, können sie Abschied nehmen und ein Gebet sprechen. Die Leichenklappe ist eine Wippe, ein Brett, das auf die Bordwand gelegt wird. Der Tote, eingewickelt in ein Tuch und beschwert mit einem Stein, liegt vorne auf diesem Brett. Und wenn der Moment der Bestattung gekommen ist, wird es gekippt und die Leiche rutscht herunter ins Meer. Bis etwa Mitte des 19. Jahrhunderts haben sie keine andere Möglichkeit, über den Atlantik zu kommen, als mit Segelschiffen. Und das Problem ist schlichtweg, dass der Transport mit Segelschiffen zum einen vergleichsweise lange dauert, zum anderen sehr stark von den Witterungs- bzw. Windverhältnissen abhängig ist, also kein regelmäßiger Verkehr eingerichtet werden kann. Und zum dritten die Gefahren der Seereise immer noch sehr erheblich sind, weil die Schiffe in der Regel klein sind und über eine relativ primitive Ausstattung verfügen. Liebste Schwester, es war um 7 Uhr, als ich an der Seite des Kapitäns allein von allen Passagieren vorne in der Kajüte stand, um die Bewegung des Schiffs recht beobachten zu können. Und auch um das Geschrei der Passagiere nicht anhören zu müssen, als eine Welle uns fast alle Segel, einen Mast und die ganze Umkleidung des Schiffs wegriss. Die unten im Schiff glaubten, jetzt ist es vorbei und stießen ein furchtbares Geschrei aus. Und die Angst war so groß, dass eine schwangere Frau davon in das Wochenbett kam und eine andere vor Angst starb. Der Herr hat jedoch unsere Erhaltung beschlossen und der Sturm legt sich plötzlich. Der Mast wurde, so wie die Segel, ersetzt und nun ging es nach New York zu. Sei überhaupt vorsichtig mit den Kindern, dass sie nicht zu waghalsig sind und durch Unvorsichtigkeit über Bord fallen oder von einer Schlagwelle fortgespült werden, denn dann sind sie verloren. Mit der Entwicklung von Eisenschiffen, mit der Entwicklung von Dampfschiffen tut sich in diesem Bereich immens viel. Transporte sind wesentlich schneller möglich. Der Transport bemisst sich jetzt nicht mehr nach Wochen, sondern nach Tagen. Es ist im späten 19. Jahrhundert ohne weiteres möglich, in weniger als 14 Tagen den Atlantik zu überqueren. Die Schiffe werden zunehmend größer. Die Schiffe sind nicht mehr in dem Maße witterungsabhängig. Es kann ein regelmäßiger Transatlantikverkehr eingerichtet werden. Und das trägt dazu bei, dass der Transport sicherer wird und dass die Versorgung an Bord auch immer besser wird. Ein kleiner Sturm setzte ein. Da fing die Stuttgart aber auch an zu schaukeln. Wir gingen vorne aufs Deck. Dort schaukelt sie am meisten. Das machte viel Spaß. Aber es dauerte nicht lange, da spritzte es übers Deck und der Kapitän gab Befehl, Deck räumen. Da mussten alle herunter. Unten im Schiff schaukelte es aber auch. Das merkte man unter anderem an den qualvollen Tönen der Seekranken, die sich im übern Schlips spucken übten. Die Seereise ist gar nicht gefährlich. Wenn man ein gutes Schiff und einen guten Kapitän hat, ist es eine Lust zu sehen, wie das Schiff die brausenden Wogenberge durchschneidet. Und für euch alle ist die Seereise gesund. Liebe Eltern und Brüder, ich will euch von meiner Reise schreiben. Als wir abfuhren, da ging es sehr gut. Wir waren in einem Tag in England. Wir haben jeden Tag 400 Meilen gemacht. Nur vom 22. bis 23. Da hatten wir Sturm. Das Schiff ging immer hin und her. Aber ängstlich war keiner. Denn die Aller ging stur weg und, Bruder Fritz, die Wellen, die du in Bremerhaven gesehen hast, das war gar nichts gegen diese. 39 Fuß waren sie. Wenn man hinten im Schiff war, dann lag man in der Wiege. Ich hätte wohl immer darauf bleiben mögen, denn so schlimm, wie die Leute sich das vorstellen, ist es nicht. Es macht Spaß zu fahren. Mit dem 20. Jahrhundert hat sich ein regelmäßiger, mehr oder minder täglicher Transatlantikverkehr so weit ausgeprägt, dass sie als Auswanderer aus deutschsprachigen Regionen oder als Auswanderer aus Osteuropa damit rechnen können, dass sie in ganz kurzer Zeit in die Hafenstädte gelangen, dort nur einen sehr kurzen Aufenthalt haben und innerhalb von 14 Tagen spätestens im amerikanischen Zielhafen einlaufen. Während das früher eine Angelegenheit war, die viele, viele Wochen, teilweise mehrere Monate auf sich warten lassen konnte. Ab 1897 nimmt der norddeutsche Lloyd die ersten Liner in Betrieb. Es sind 4 Schornsteindampfer mit mächtigen Maschinen, die den Weg über den Atlantik in 6 bis 7 Tagen zurücklegen. Wenige Jahre später benötigt die nächste Generation der Oceanliner nur noch 5 Tage. Die berühmten Schiffe des norddeutschen Lloyd, die Bremen und die Europa, erringen im Kampf mit der britischen Cunard Line schließlich das blaue Band. Das blaue Band ist die Trophäe für die schnellste Atlantiküberquerung, um das die deutschen Reedereien Hapag und norddeutscher Lloyd mit den englischen Konkurrenten ein paar Jahrzehnte lang ringen. Kaum hat ein Schiff das Band gewonnen, jagt ein anderes es ihm wieder ab. Der Wettlauf wird immer schneller. Bis am 14. April 1912 die 269 Meter lange RMS Titanic auf ihrer Jungfernfahrt mit maximaler Geschwindigkeit auf einen Eisberg zusteuert, nicht schnell genug ausweichen kann, ihn rammt und wenige Stunden später sinkt. Jeder legte das Geräusch anders aus. Philipp dachte, das Schiff hätte geankert. Selena Cook dachte, die Jungs nebenan hätten eine Kissenschlacht. George Rowe hatte nichts gehört, sah aber den Eisberg. Es gab viel Verwirrung. Dann kam der Befehl, Frauen und Kinder zuerst. 1495 Opfer fordert die Katastrophe. 712 Menschen überleben. Nachdem das 19. Jahrhundert von der Reise der Auswanderer im Zwischendeck geprägt ist, beginnt das 20. Jahrhundert mit einem grundlegenden Wandel. Die großen, modernen, sicheren Schiffe ermöglichen ein komfortables Hin- und Herreisen zwischen Amerika und Europa. Einen beträchtlichen Teil der Passagiere stellen nun nicht mehr die Auswanderer, sondern Touristen. Und die finden natürlich ganz andere Bedingungen auf den Schiffen vor, von denen dann auch die späten Auswanderer erheblich profitieren. Liebe Eltern und Geschwister, alles, was auf der Speisekarte steht, kann gegessen werden. Man braucht nur befehlen und der Steward läuft schon. Wir springen Strick und treiben an Bord allerlei Spiele, die man sehr leicht lernt. Daneben wird fleißig auf dem Deck spazieren gegangen, damit man auch die auf das viele Essen nötige Bewegung hat. Ich glaube, meine Schuhe habe ich durchgelaufen, bevor wir nach New York kommen. Nach dem Abendessen, welches wie immer mit Konzert eingenommen wurde, haben wir sehr gemütlich im Musiksalon gesessen und uns bis 11 Uhr unterhalten. Die Zeit der Überfahrt ist für die Menschen auf den Segelschiffen und in etwas abgeschwächter Form auch auf den Dampfschiffen von Langeweile geprägt. Wenn man an Deck darf, wird getanzt. Unter Deck spielt man Karten. Die Auswanderer sind in der Regel Menschen, die ihr Leben lang viel gearbeitet haben. Jetzt sind sie ganz plötzlich zur Untätigkeit gezwungen, für mehrere Wochen, in denen sich immer und immer wieder die Frage stellt, was fange ich mit diesem Tag an? Doch es gibt nichts, womit sie sich von ihren Sorgen und Ängsten ablenken können. Am Ende des 19. Jahrhunderts endet die tödliche Langeweile an Bord langsam. Die Reedereien beginnen, Unterhaltungsprogramme zu etablieren und perfektionieren sie Schritt für Schritt. In den 1920er Jahren bietet das Bordleben Theatervorführungen, Konzerte, Tanztee, Kino. Auf den Dampfschiffen des späten 19. Jahrhunderts befinden sich 800 bis 1000 Passagiere im Zwischendeck. In der ersten Klasse reisen 600, in der zweiten Klasse ca. 800 Menschen. Im 20. Jahrhundert gibt es keine Massenschlafsäle mehr. Die Passagiere werden in 4- und 6-Bettkabinen untergebracht. Für Familien stellt man kleine Abteile bereit. Der Auswanderer ist zum Kunden in einem modernen Sinne geworden. Die Geschichte der Atlantiküberquerung ist hier allerdings noch nicht zu Ende. Es gibt auch andere Routen, auf denen regelmäßig Menschen nach Amerika transportiert werden. Der schottische Dichter James Thomson berichtet darüber in seinem 1730 erschienenen Gedichtzyklus Seasons. Er erzählt von einem Haifisch, der wochenlang einem Schiff auf seiner Passage quer durch den Atlantischen Ozean von Afrika nach Amerika folgt. Der Hai wartet geduldig, bis ein weiterer und ein weiterer der an Bord massenhaft sterbenden Menschen über Bord geworfen wird. Das Schiff ist ein Sklavenschiff. Mit der Besiedlung des nordamerikanischen Kontinents entsteht ein Dreieckshandel zwischen Europa, Afrika und Amerika, der den beteiligten holländischen und französischen, später den britischen Handelskompanien an jedem Umschlagplatz reiche Gewinne einbringt und den Betreibern märchenhaften Reichtum beschert. Das Prinzip dieses Handels beruht darauf, dass die Schiffe auf allen Routen voll ausgelastet sind. In Europa laden sie billige Waren wie Flinten, Schnaps und Kattun, die in Afrika gegen Sklaven eingetauscht werden. Auf der Passage nach Amerika bilden die Sklaven die Fracht. Sie werden gegen Gold und Silber, später gegen Zucker, Rum, Baumwolle, Kaffee und Tabak eingetauscht. Mit dieser neuen Ladung fahren die Schiffe wieder zurück nach Europa. Der Sklavenhandel nimmt dabei immer gigantischere Ausmaße und unvorstellbar brutale Formen an. Insgesamt werden mehr als 15 Millionen Menschen als Sklaven nach Amerika verschleppt. Diese Zahl ist deutlich größer als die der Europäer, die im gleichen Zeitraum in Amerika einwandern, um dort ihr Glück zu machen. Oh.